Oh, willkommen, willkommen, willkommen, Podcast UFO, wir packen unsere sieben Sachen hin. Sorry. Und ich sag, Podcast UFO, den Lachern hinterher, ey, oh, was geht? Den Lachern hinterher, ey, oh, was geht? Und ich sag, hey, Leute, herzlich willkommen zu Folge 1 nach Jan Böhmermann. Sommer, Sommer, geil. Sommer, Sommer, Sonnenschein. Sommer, Sommer, auch geil, Sommer. Wie dieses Lied kein Hehl darum macht, keinen Songtext zu haben, sondern die ganze, einfach so 10 Minuten Sommer, Sommer, Sonnenschein, Sommer, Sommer, Sonnenschein. Einfach so durchzieht, so penetrant. Aber es geht ins Ohr. Ah, oh, willkommen, liebe einfach Sommer, schön raus, den Bikini über die Schulter geworfen, schön den Grill angemacht, die Beachparty. Oh, Sand, wer hat da wen im Sand eingegraben? Oh, das Meer. Wir haben Sand im Schuh, ihr habt die Sand Elbe, im Schuh. Die Elbe, oh, die Flut. Die Elbe tritt über. Oh, oh nein, die hat den Jonathan mitgerissen. Cocktailerfrischung. Der Rhein tritt übers Ufer. Oh nein, die Johanna. Oh nein, jetzt wird sie mitgerissen. Es fängt an zu regnen. Das Monopol. Die ist doch noch aufgebaut. Johanna war eh die Unbeliebteste. Egal. Hanna. Wir können weiter feiern. Ist alles weg. Oh shit, Hanna war doch auch der Name der Freundin von dem einen Hörer, die dann ihn verlassen hat. Stimmt. Wegen uns. Jetzt wurde Hanna im Rhein mitgerissen. Schade. Ey, wir hören nicht so lange auf zu podcasten, bis alle fucking Hannas dieses Landes Single sind. Ja. Jede fucking Hanna kegeln wir aus ihrer Beziehung. Koste es, was es wolle. Hannas sterben einsam und das werden wir durchziehen, wenn auch nichts anderes. Falls ihr euch fragt, was sind das für abgefahrene Stimmen, die hier aus meinem Samsung Galaxy gerade heraus krächzen, blubbern, dann sage ich euch, wer das ist, Freunde. Das ist Stefan Tietze. Und Florentin Will. Und wir sind das Podcast-UFO. Zusammen sind wir das Podcast-UFO. Wir nehmen heute auf an diesem wunderschönen, herrlichen Feiertag. Es ist draußen, oh, die Sonne strahlt. Die Frauen zeigen wieder Knöchel. Endlich. Ich liebe Knöchel. Ey, machen dich Knöchel auch so wahnsinnig geil? Richtig, ey. Ich werde so rallig, wenn ich auch, Knöchel sehe. Ich könnte diesen einfach, Knöchel, ich könnte einfach, diese dünne Haut und dieses harte Knöchel. Und dann dieser kleine Ball, dieser Tennisball, ja, große, ja, Knöchel. Ja, ui, aber auch, ui, ui. Bist du eher Tennisball oder Team Mandel? Nee, Team Mandel. Auf jeden Fall Mandel. Und vor allem auch Gelenk. Wenn sich das so richtig weit biegen lässt, so über 180 Grad. Ja, so ein bisschen knackt dann. Aber Knöchel. Richtig cool. Brüste, freut mich. Aber merkt ja, Ersch ist auch cool. Nee, aber ansonsten, ich habe heute meine kurze Hose rausgeholt und ich habe ein bisschen Angst vor dem, ich nenne ihn immer den Ground Zero des Sommers. Und das ist der Moment, in dem man seine kurze Hose wieder auszieht für eine lange Hose. Man merkt, man war zu früh. Man merkt, man war einfach zu früh. Ist man mir schon versucht, zweimal passiert. Man hat versucht, den Sommer zu forcieren. Du kannst den Sommer nicht forcieren. Doch, du kannst den Sommer kannst du nicht. Du kannst aber einfach, also mein Tipp an alle da draußen, ab 21 Grad kurze Hose. Schön ins Handy gucken, was sagt iPhone, was sagt Samsung Galaxy, wie warm es heute wird. Maximal Temperatur über 21, gleich kurze Hose. Was ist eigentlich das mit mit gefühlter Temperatur? Ist es, ich frage mich immer, ist es nicht total unwissenschaftlich sozusagen, so ja, es ist 20 Grad, aber ich fühle 8 Grad. Ja, es interessiert mich nicht. Gibt es auch Leute, die sehr schlecht Temperaturen einschätzen können? Herr Kasselmann, was du fühlst, deine subjektive Meinung. es regnet zwar, aber mir zu Hause dann nicht. Ja, so what? Vor allem hängt die Temperatur auch ein bisschen von der Gefühlslage an. Also ich finde, es wäre cooler, wenn da drunter steht irgendwie sowas wie gefühlte Temperatur, wenn sie glücklich sind, 21 Grad, wenn sie traurig sind, 12 Grad. Ja, heute ist Winteranfang, aber wenn sie verliebt sind, dann ist immer Sommer. Das interessiert mich nicht. Das interessiert mich nicht. Das finde ich nicht schlecht. So ein sehr emotionaler Wetterbericht. Ja. Es ist, wissen Sie, für Sie ist immer Sonne. Wenn Sie glücklich sind, auch, Sie können bei sich auch zu Hause drinnen Sonne haben, wenn Sie wollen. Bei lassen nichts Sie anderem. Sonne aufgeben. Du kannst nicht in der Mathe-Klausur schreiben, das Ergebnis ist 14, aber die gefühlte Antwort ist 8. Ja, ja, genau. Was soll das heißen? Meteorologie ist die einzige etwas vage Wissenschaft. Subjektive Wissenschaft. Ist auch für mich auf einer Ebene wie diese Horoskop-Scheiße. Bullshit. So genau, morgen ist Tag des Löwen. Okay, morgen regnet's. Ja. Hast du jemals aktiv nach dem Wetterbericht deine Sachen gepackt noch nie, oder sowas? Noch nie. Und ich lache jeden aus, der das tut. Ich lache jeden, lache ich ins Gesicht, der sagt, oh, für morgen lege ich mir meinen Regenschirm parat. Ja, vor allem aber, also warum braucht man das einen Tag vorher, diese Info? Also wenn man nicht gerade einen Beruf hat wie Pilot oder so. Braucht man diese Info? Auch da braucht man die Info nicht. Du brauchst einfach, du musst ab dem Moment, wo du die Entscheidung treffen musst, was ziehe ich an, da muss ich Temperatur wissen und da kannst du in dein Handy gucken und die ist sehr genau. Beim Wetter ist halt so wie Aktien so. Es gibt immer wahnsinnig viele Prognosen und hoch und runter, aber es guckt niemand zurück, So, wie oft waren diese Prognosen denn überhaupt richtig? Ich glaube, da gucken sehr viele zurück. Seit Beginn der Wetteraufzeichnung, dieser Satz, der sehr häufig zu hören ist, ist glaube ich, das exakte Gegenteil von dem, was du gerade gesagt hast. Okay, wir wissen jetzt gerade, was am 7. Dezember 1824 Wetter war. Weißt du? Schauen wir doch mal in die Tagesschau vom 7. Dezember 1824, ob da das richtig gesagt hat. Da ist schon wieder der handfeste Streit, der zwischen uns immer ausbricht. Ja. Wenn du falsch liegst, wer ist das denn? Ständig musst du streiten. Oh, hallo, ist das Katjana? Warum fällt Katjana hier rum an einem Feiertag? Das finde ich ja immer spannend. Wer ist hier am Feiertag und warum? Oh nein, ich glaube, sie weiß nicht, dass heute Feiertag ist. Sie kommt 3,5 Stunden zu spät, aber es ist Feiertag. Das kann wirklich sein. Wir sind hier wieder in unserem Raum, wir sind in unserem Originalraum, wir haben wieder den Blick auf den Hof. Hof ist echt die schlechteste Entscheidung aller Zeiten. Ich hatte so viele Momente, vor allem letztens, es ist ja tatsächlich so, dass sich bei uns auch in der Firma jetzt so Sommergruppen bilden, die so nach dem Feierabend, so Feierabendbierchen und Tischtennisplatte rausholen. Das war neulich so, wo du schon weg warst. Ja. Wir haben auch ganz langen Aufzeichnungstag, wo du nicht da warst. Und da könnt ihr euch auch was freuen, Leute, da kommt was Tolles. Haben wir den ganzen Tag aufgezeichnet und abends wurde dann plötzlich gegrillt und dann war da plötzlich eine Tischtennisplatte und dann habe ich mit meinen Kollegen Rundlauf gespielt. Und ich verstehe nicht, wie bei den anderen dieser Ehrgeiz fehlen kann. Also natürlich mache ich den hohen Ball, damit der hinter mir sofort rausfliegt. Ja. Natürlich versuche ich, dass ich gegenüber von unserer Praktikantin Lea stehe, dass ich sie sofort rausschießen kann, dass ich im Finale lande, um dann eine Krone zu bekommen. Damit sie und dich mag. Dann gibt es diese geilen Begriffe. Dieses Um die Angabe. Wir rufen immer alle Um die Anbau! Und dann geht's wieder los. Ich stelle mir immer den einen indischen Tischtennisprofi vor, Umdi Ganani, der irgendwie massive Probleme auf Tischtennis-Turnieren hat, weil er nie genau weiß, was los ist. Umdi, was denn? Bin ich jetzt dran oder was? Oder die Sprache, in der Umdi laut Arschloch heißt. Ja. Also. Umdi, ey! Aber ey, es gibt nichts Schlimmeres als mit Leuten spielen, die keinen Ehrgeiz haben. Immer wenn irgendwie Praktikantin Rebecca kommt und sagt, kann ich mitspielen? Und dann will ich so, willst du gewinnen? Ja, willst du gewinnen? Willst du mehr gewinnen, als deinen fucking Job behalten? Willst du gewinnen? Dein Blümchenshirt sagt, du willst nicht gewinnen. Richtig, geh du hast fucking weg. Hochhackige Schuhe an, du willst nicht gewinnen. Wenn sie sagt, nein, mir geht's um Spaß. Raus. Geh in deine scheiß gefühlte 14 Grad. Und dann wurde Grad. Ich fertig gemacht, weil ich die ganzen Praktikantinnen rausgeschmissen habe die ganze Zeit. Und dann wurde ich fertig gemacht, haben wir gesagt, alle auf Stefan jetzt. Ah, es war so klar, dass Stefan es wieder so spielt. So dann diese Sprüche kamen dann. Dann denke ich mir, typisch ist das ein Wettkampf oder was? Gewinnen will. Ist das ein Wettkampf oder was? Du hast eine Bierflasche in der Hand, du nimmst das offensichtlich nicht ernst. Ja, mir geht's ja um den Spaß. Ja, aus fuck dem you, Wettkampf Spaß. Kommt doch gerade der Spaß. Es macht doch kein Gewinnen ist Spaß. Ja, du einen Ball in die Luft zu werfen, macht erst dann Spaß, wenn du einen Ring triffst, den du treffen willst. Du kannst einfach wenn einen du Ball nicht in einem sehr engen Raum stehst, Luft, mit einer sehr tiefen Decke. Luft werfen. Bullshit, ey, das ist echt immer nervig. Ey, wir müssen ganz kurz die Stimmung ein bisschen runterholen. Ich glaube, Herr Stratmann ist tot. Herr Stratmann ist ein Nachbar, der über mir wohnt. Oh nein. Und heute Morgen. Es tropft durch oder was? Durch die Decke? Nein, heute Morgen kam plötzlich, waren Sirenen zu hören. Und dann kam Rettungswagen. Oh nein. Und der stand dann vor uns und. Herr Stratmann ist jemand, der immer meine Pakete annimmt. Ist immer ein sehr aufgedrehter, älterer Herr, der sehr lange zur Tür braucht, aber sehr aufgeregt dabei ist. Also sein Körper sagt, ich bin in 2 Sekunden an der Tür. Die tatsächliche Uhrzeit sagt, er hat 10 Minuten gebraucht, um mir das Paket, mein Zalando-Paket zu geben. Sehr netter Kerl, aber er trägt so ein bisschen auch schon so das Stichwort Tod auf der Stirn, so ein bisschen vor sich mit. Und ich glaube, der Krankenwagen war sehr lange da und am Ende ist er sehr langsam wieder weggefahren. Ohne Blaulicht. Und deswegen wollte ich ganz kurz sagen, ich würde ganz kurz gerne eine Schweigeminute für Herrn Stratmann abhalten, okay? Kann man auch einen Schnitt länger machen, oder? Was ist in deiner Wohnung los, ey? Erst Jeff, jetzt Herr Stratmann, du wohnst gegenüber von der Paläontologie? Ja, das war neulich auch. Was zur Hölle ist in deiner Wohnung los? Ich bin neulich auf den Flur gelaufen und sind in die Wohnungseingang gelaufen und dann rochst du nach Fisch und denkt man ja erst so, wow, geil. Wenn dann eine Familie rausgeht, dann sagen, oh, riecht nach Fisch gut, die Nachbarn machen irgendwie schönen Fisch oder so. Aber ich wohne neben der Paläontologie. Die holen den Archäopteryx nochmal raus. Nämlich, wir wohnen neben der Pathologie. Und da ist der Fischgeruch etwas Furchtbares, wo man dann auch so den Sohn nimmt, wenn man eine Familie wäre und sagt, komm raus, Luft einhalten und raus, rennen, guck nicht nach hinten. Aber was heißt Fischgeruch, eine Wasserleiche oder eine tote Frau? Ich glaube Wasserleiche, es roch so nach Sumpfleiche. Es roch nach Sumpfleiche? Ja, so nach Sumpf, weißt du, so diese gut konserviert, aber schon ein bisschen gammelnd. Es war wirklich furchtbar. Und dann auch oft auch Fudora-Fahrer, die dann fragen, warum riecht es eigentlich so nach Krankenhaus und so. Und ich merkt man einfach, wie man abstumpft, dass man das gar nicht mehr wahrnimmt. Vor allem, ich denke, mit Fudora sind einfach die abgestumpftesten Menschen der Welt. Die haben schon alles gesehen. Und wenn sie sich erkundigen, wo zur Hölle bin ich hier gerade? Ich meine, die liefern regelmäßig an irgendwelche Friedhöfe oder an irgendwelche Leute, die in einem Leuchtturm sitzen. Dann, glaube ich, sagen die auch einfach so, what, wo bin ich hier? Bin ich hier noch sicher? Oh nein, nicht wieder Leuchtturm. Ich wohne in Köln. Ich muss als Fudora-Fahrer immer in die Nordsee fahren. Oh, gibt es nicht auch so diesen Lieferservice, der an das Bett liefert, wo man irgendwie den Wohnungsschlüssel hinterlegen kann und dann muss man nicht mal aufstehen, sondern die füttern dich auch? Das finde ich gut. Eigentlich keine schlechte Idee. Ich glaube, irgendwann, wenn man diesen Status erreicht, einfach so im Bett zu liegen und nichts mehr zu machen, dann hat man es, glaube ich, geschafft. Boah, Alter, weißt du, was ich, fuck, ey, unglaublich. Weißt du, was ich letztens in Hamburg gesehen habe? Ich laufe durch Hamburg mit meiner coolen Rocket Beans Gang. Wir waren auf dem Weg zum Burgerladen. Ey, und dann kommt uns entgegen ein fucking Roboter. So ein weiß, also so ein untere Hälfte weiß, obere Hälfte schwarz. So ein Kasten, ungefähr wie so ein Kinderwagen, nur ein bisschen tiefer gelegt. Mit 4 Rollen. Ja. Fährt selbstständig durch die Straße. Oh! Und ich so, sorry, Mr. Robot. Werden wir gerade angegriffen? Was ist das? Übernehmen jetzt die Roboter und so? Und dann die völlig gelangweilt so, nö, das ist jetzt der automatische Paketservice. Die fahren das Paket zu dir. Und ich denke mir, bitte, was? Es gibt ein... Wie mindblowing ist das denn? Was? Und ich hab die ganze Zeit umgeguckt, so, da muss doch jemand in der Nähe sein, der das fernsteuert. Nein, das Ding fährt selbstständig und da war tatsächlich, die obere schwarze Hälfte war so halb opak, da konnte man so durchgucken. Und da war ein Paket drin, braunes fucking Amazon-Paket. Und der fährt zu dir und dann kriegst du irgendwie eine Message und dann machst du die Tür auf und dann holst du das aus dem Roboter raus. Der Roboter wurde überfahren. Ja. Aber was, ey, vor allem, ich verstehe das nicht. Es gibt offensichtlich eine Zweiklassengesellschaft bei Robotern. Klar. Also die einen Roboter, das sind diese Rasenmäher-Roboter, die es nicht gebacken bekommen, auf dem Rasen zu bleiben. Und dann sieht man sich aus dem Steinweg langfahren. Ja. Langsam. Man denkt so, fuck you. Not everybody who wanders is lost. Dann gibt es diese Roboter-Fails, wo dann jemand, wo man so diese Babyflasche hat, die das Kind einfach schlägt, massiv das Kind wegfliegt. Ja. So, und dann gibt es diese Roboter, die Fußballroboter, die es nicht hinkriegen, Fußball zu schießen. Ja, die Müllroboter, die ganzen Mülltonnen über die ganze Straße verteilen. Und dann gibt es diese magischen Roboter, die wirklich funktionieren. Mhm. Offensichtlich, weil die eingesetzt werden. Oder auch Tesla, dieser automatische Drive. Vor allem meine erste Reaktion war, wer hindert mich denn jetzt daran, diesen Roboter einfach umzuschmeißen, auf den Rücken zu schmeißen? Dass der hilflos auf den Rücken hängt. Die drei AK-47, die in dem Roboter befestigt waren vielleicht. Aber meine instinktive Reaktion war, das muss ich aufhalten. Ich muss aufhalten, dass Roboter jetzt die Jobs von Menschen übernehmen. Das war eine, ich glaube, urmenschliche, instinkthafte Reaktion. Das geht zu weit. Ich will den aufhalten, ich will den kaputt machen. Und ich meine, es ist ja einfach für die Konkurrenz von diesem Anbieter, dass der läuft einfach durch die Stadt und wirft die um auf den Rücken. Oder macht so einen großen Magnet drauf. Ciao. Ja, oder macht die Reifen. Und dann musst du halt immer irgendeinen Trottel organisieren. Die Reifen kaputt, war jetzt eine Idee. aber warum nicht bei dem, also warum kann die DPD-Leute, können ja auch einfach von den DHL-Leuten die Reifen kaputt stechen? So. Naja gut, aber da ist es Mensch gegen Mensch, da hat man ein gewisses Mitgefühl. Aber Mensch gegen Maschine, da sagst du einfach, ja, fuck you, einfach so. Ja, keine Ahnung, der Typ, gerade DHL-Mitarbeiter wissen genau, wie beschissen es ist, wenn du dann irgendwie deine Tour nicht schaffst, weil du deine Pakete nicht Roboter? Da sind auch wie so Mars-Rover, gibt es dann noch so eine Mission Control, die dann so ein Headset drauf haben, mit so einer Zigarette im Mund und den so steuern und gucken, was da so passiert. Kann sein. Wir haben C-17 in Hektar 12. Was ist das? Zoom mal ran. Zoom mal ran, was ist das? Nein, DHL! So läuft es doch. Ja, aber es wird doch bestimmt, ich meine, es gibt auch jetzt so Netzkanonen, wo man so Drohnen aus der Luft abschießen kann und so. Sowas wird es doch hundertprozentig geben, so Konkurrenz. Und irgendwann ist unsere fucking Innenstadt ein riesiges Schlachtfeld, wo Horden von Robotern so gegenseitig, wie so bei Quidditch, wo du dann so diese Dotzer oder diese Schläger hast, deren einziger Job ist es, die anderen Spieler einfach kampfunfähig zu machen. Ich hab kurz überlegt, was du meinst. Du meinst durch den Ball. Quaffel. Ja, aber dann gibt es ja auch noch die weiß man nicht, wie der heißt. Da gibt's doch auch, ey, wir müssen fucking Folge 103 ist Antenne Azkaban, ne? Du musst die noch ein bisschen vorbereiten. Stimmt. Wir machen die alle. Wir machen Antenne Apu, Antenne Azkaban, so Antenne Alcatraz und Antenne Alabasti. Und Antenne Inspector Gadget. Das ist ein bisschen, vergesst Inspector Gadget. Wir haben uns nicht so vorbereitet. Aber es ist echt krass. Also ich glaube, das wird noch sehr interessant. Und irgendwann kommen da Gesetze, die da irgendwas regeln, weil das wird, glaube ich, wirklich Armageddon in den Straßen. Aber du hast, ein bisschen recht hast du ja schon. Warum hält man den nicht auf? Aber das wäre Sachbeschädigung, ich nehme mal das Video. Ja, aber von wem denn? Ja, gut. Ja, von wem wäre Sachbeschädigung, wenn du einfach so ein DHL-Boot umschlägst? Ja, und dann meinst du, alle ins Erste, dann kommt da so ein Zettel und sag mal, hallo, sorry, kann sein, dass sie unseren Roboter auf den Rücken geworfen haben, sie voll Honk. Dann legt er sich so auf den Rücken und die Reifen drehen sie durch. Nein, muss Paket ausliefern. Ja, Lars, mein Mitbewohner in Hamburg, hat ja jetzt so einen Saugroboter, so einen Staubsaugerroboter. Und der ist tatsächlich immer so, das ist wie so ein Kind, der hat ihn so programmiert, dass der immer um 16 Uhr seine Tour beginnt. Und halt der fährt random durch die Wohnung. Ja. Und wenn er es nach einer gewissen Zeit wieder im Umkreis von einem Meter zu seiner Dockingstation ist, dann parkt er da wieder. Es cool. kann aber sein, wenn er randomly wieder direkt dahin fährt. Randomly. Der fährt nicht irgendwann bewusst zurück zu seiner Dockingstation, sondern er fährt einfach willkürlich und irgendwann früher oder später wird er ankommen. Kann aber auch sein, dass er dort nie ankommt. Also nie natürlich nicht, aber es ist sehr lange dauert. Und der kommt halt immer nach Hause und muss dann wie so nach einem Kind suchen, so wo ist er? Oder liegt er irgendwie so irgendwie im Waschbecken oder hat versucht auszubrechen. Oder und hat ist versucht, irgendwie so aus dem Kühlschrank zu essen. Und hat irgendwie so Drogen genommen. Oder hat irgendwie so einen zweiten Roboter eingeladen und so, oh sorry. Oh was? Was? Bist du schon wieder zu Hause? Ich stelle mir vor, wie er einfach so auf dem Rücken liegt, so in der Mitte der Wohnung. Und man denkt sich so, was ist passiert? Was ist hier vorgefallen? Was war hier los? Ich finde das so ganz niedlich. Ist ja auch so eine Studie, dass die meisten Leute geben ihren Staubsaugerrobotern und Rasenmäherrobotern Namen. Ja. Und dann habe ich mal ein paar Leute im Freundeskreis gefragt, so eine Studie durchgeführt. Tatsächlich haben die alle Namen. Mona, Moni, viel mit Mona. Und ich frage mich auch, warum? Also warum gibt man den Namen? Es gibt diesen wie heißt der nochmal, Turing-Test, ne? Wo man versucht, die Roboter möglichst menschlich da wirken zu lassen. Und dann gibt es diese AIs, die man versucht, möglichst menschlich wirken zu lassen, damit Menschen immer denken, die schreiben mit Menschen in so Hilfezentralen, Servicezentralen, Hotlines. Und tatsächlich, glaube ich, ist gar nicht so viel nötig, dass Menschen einfach direkt jemanden personifizieren. Ja. Es reichen 4 Räder und eine random Fahrt durch die Wohnung. Ja. Ich glaube, so ein bisschen Eigenständigkeit und schon denkt man, geil. Da gab es ja auch mal lange das Gerücht, dass die CIA so eine künstliche Intelligenz entwickelt hat, die sie als Fake Account in World of Warcraft eingesetzt haben, um zu testen, ob Spielern das auffällt, wenn sie mit einer künstlichen Intelligenz kommunizieren. So. Und das ist auch so, wo ich mir dachte, okay, wo ich irgendwie rückblickend meine gesamten World of Warcraft-Beziehungen nochmal in Frage gestellt habe. Ich meine, ich hatte mit Coco, unserem Main-Healer, hatte ich eine gute Beziehung. Wir haben geheiratet in Stormwind. War das nur ein fucking CIA-Agent? War das eine künstliche Intelligenz? Ich meine, es ist schon erbärmlich. Das denke ich mir auch im echten Leben. Nina, die ich kennengelernt habe, der so ein Roboterauge aus dem Kopf fällt. Ist es wirklich ein Mensch oder hat man die mir hingestellt? Aber was ist denn, also angenommen, du bist jetzt, arbeitest bei der CIA und du programmierst diese künstliche Intelligenz. Kann ich mir schon gut vorstellen. Was ist denn die bestmögliche Antwort, die deine AI gibt auf die Frage, bist du eine künstliche Intelligenz? Na, nein, ja, was? Hä? Was? Sorry, muss off essen. Mama ruft. Kurz AFK. Aber im Ernst, was ist die überzeugendste Antwort darauf? Was sollte eine optimale Künstliche... Ich glaube, eine ironische Antwort sind, ja, natürlich. Wahrscheinlich haben mich die Leute von der... Wahrscheinlich einfach die Wahrheit. Ja. Mich haben Leute bei der CIA im Pentagon programmiert. So ein Gag. Ich muss mal meinen Programmierer fragen. Ein Moment, 1010, oh, Glitzer, upsala. Nee, ich bin wirklich ein Roboter. Spaß. Dieser Spieler ist verdammt lustig. Ist er wirklich so lustig? Ich glaube, das ist... Humor verrät letztendlich. Ja, ich glaube, aber die lustigsten Leute sind meistens nicht echt. Comedy-Bot. Letztens habe ich so ein Video gesehen von irgendeiner künstlichen Intelligenz, die so Barockmusik komponiert hat. Und die ist ja eigentlich im Grunde recht simpel. Ja, wie unser Weihnachtssong. Ja, weil ich meine, Barockmusik ist ja abgeschlossen. So, die wird ja nicht mehr geschrieben. Das heißt, du gibst dir einfach sämtliche Stücke, die es gibt, ein. Und dann ist es ja einfach ein mathematischer Algorithmus. Finde Muster, finde Übereinstimmungen wichtig, und generiere neue Muster. Warum ist es dafür wichtig, dass es schon abgeschlossen ist? Weil, ich meine, du kannst auch alle Popmusik-Sachen reinspeisen und dann macht er daraus einen Popsong. Ja, aber Popmusik verändert sich ja ständig. Dann macht er einen Popsong und du denkst, das ist ja lame. Ja, der ist in 10 Jahren dann lame. Aktuell ist er ziemlich geil, wahrscheinlich. Ja, weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht. Und dann, wo fängt Pop an und wo hört Pop auf? Was ist der erste Popsong? Man sagt ja die... I'm on the highway to hell. Ist das Pop? Nee, ne? Aber es ist wirklich eine musiktheoretische Frage, was ist der erste Popsong? Ich glaube, es ist ein Beatles-Song. Ich glaube, weil die gelten als die Erfinder des Pop. Weil die angefangen haben, Rock... Elvis? Rock, Elvis davor? Nee, das war Rock, King of Rock'n'Roll. Ja, King of Pop, wie man auch sagt. Michael Jackson. Ja, aber der ist der King of Pop. Davor muss es ja schon Leute geben, die so die Hofnarren des Pop, die mal so einfach so in den Weg geebnet haben. Der Pharao des Pop. Weißt du was? Warum bin ich der fucking Pharao des Pop? Warum kann ich nicht der König des Pop sein? Ja, wir können das mal googeln. Kaiser. Übrigens, es hieß Klatscher. Ach ja, Klatscher. Quaffel, Klatscher, Schnatz. Hast du gerade die Community offen oder was? Sind wir gerade live eigentlich? Potter Wiki habe ich gerade offen. Popmusik. Der erste Popsong der Welt ist. Lass mich raten, du schneidest es am Ende so, dass es so wirkt, als hättest du es gewusst und nicht gegoogelt. Adele. Oh, okay, cool. Vielen Dank, Internet. Habe ich mich vergoogelt. Danke, Internet, ey. Das wäre auch ein lustiger Sketch, wenn das Internet eine Person wäre, der immer so komplett sinnlose Antworten gibt und dafür auch immer noch sehr lange braucht. Mega gut. Das weiß ich. Manchmal habe ich das Gefühl, du redest nur, um das gut schneiden zu können danach. Einfach so dieses, du wartest dann 3 Sekunden und dann... Ja, stimmt. Aber nächstes Thema. Man kann gar nicht mehr normal mit dir reden. Knöchel zeigen, genau. ein anderes lustiges Thema, was mir aufgefallen ist. Nee, also, ich habe akute Geldprobleme. Ich muss kurz darüber reden. Ja, es ist tatsächlich. Man merkt es dir auch an. Aber ein bisschen. Also, es ist ein bisschen so, ich war in Orlando, jetzt haben wir für New York gebucht. Wir sind wieder eine Woche lang in New York. Gute Arbeit aus New York. Humorkongress. Orlando, diese ganzen Fehlkäufe, die treiben mich gerade in den Ruin. Mhm. Ich studiere nicht mehr, ich muss Semesterticket bezahlen, ich habe mich jetzt im Fitnessstudio angemeldet. Es geht so viel ab, mein Gehalt wurde massiv gekürzt, weil aufgefallen ist, dass ich von der Kaffeemaschine die Tabs klaue. Und deswegen bin ich jetzt finanziell im Ruin. Und ich habe eine tolle App entdeckt, die, als wäre es geplant gewesen, es wäre das Leben eine Matrix, hat die herausgefunden, was mein Problem ist gerade, was ein potenzieller Lösungsansatz ist und mir die Lösung hingeschickt. Mein Auto ist auch sehr teuer, steht aber 5 Tage die Woche lang rum. Dann meistens fahre ich am Wochenende irgendwie damit rum. Aber 5 Tage die Woche steht es alleine da. Und es gibt jetzt eine App, die ganz neu am Markt ist, die womit man sein Auto vermieten kann. Du kannst dein Auto die Tage, an denen es nicht gebraucht wird, vermieten an Leute, die es in den Tagen brauchen. Für, sagen wir mal, so 30 Euro kannst du dann pro Tag dein Auto vermieten. Und du musst dafür nichts tun, außer dich dein Auto eingeben und den Schlüssel morgens weggeben. So, wie viele Podcast-UFO-Hörer versuchen jetzt, diese App zu benutzen, um genau das Auto von Stefan Thielsen zu bekommen? Ihr könnt gerne mein Auto haben. Um dann da irgendwie so geheime Botschaften reinzuschreiben oder es absichtlich gegen die Wand zu fahren. Ihr könnt gerne guter Tipp, danke, dass du es ansprichst. Es ist versichert sogar für die Zeit. Das heißt, die können machen, was sie wollen damit. Aber die können es auch von der Brücke schmeißen. Wo ist der Schlüssel? Woher kriegen die Leute den Schlüssel? Ich muss dann auf die Leute warten und den Schlüssel geben. Du persönlich, die klingeln bei dir? Ja, die klingeln bei mir. Okay, ja, dann kannst du dich auf eine Menge Podcast-UFO-Hörer gefasst machen. Nee, ich bin nicht mit meinem Namen. Fucking Auto. Ich bin nicht mit meinem Namen mehr drin. anderes Thema. Das sind jetzt diese aktiven Schritte, die ich eingehe, um mich langsam. Bald bin ich auch Uber-Fahrer und Fahrradkurier. Bald habe ich auch so ein Bluetooth-Headset im Kopf, wo ich die ganze Zeit nebenbei mit anderen Gesprächen beschäftigt bin. So Micropayment-Sachen, du tippst immer so Gutscheincodes ab irgendwo. Einfach den ganzen Tag on edge. Und in der Spilo. Vor allem in der Spilo. Die ganze Zeit. Goldgrube Spilo. Ja. Aber ganz kurz einfach nochmal um diese Storyline, auch endlich, die Leute ja schon lange irgendwie auf dem Zahnfleisch kauen lassen. Wie geht's denn deinem Boosted Board? So, das wollte ich jetzt eigentlich ansprechen, deswegen das ganze Thema. Ich muss es abstellen. Guck mal. Musste das. Und an alle Leute da draußen, die einerseits sagen, die Boosted Board Storyline ist meine Lieblingsstoryline, andererseits, ich will aber nichts bei PayPal spenden und ich will nichts bei Patreon spenden, das habt ihr jetzt davon. Nein. So funktioniert es nicht. Ich darf ihr könnt nicht einerseits, hat mir verboten, an die Patreon-Einnahmen zu gehen. Ihr könnt ich nicht, darf nicht an die Spenden gehen. Ihr könnt jetzt nicht einerseits das sagen, Passwort verschluckt. Oh, ich würde gerne Stefan auf seinem Boosted Board durch Ehrenfeld düsen sehen, andererseits, Sausen. Ich will nichts bei Patreon spenden. Stefan ist in ernster Geldsorge und deswegen rufen jetzt wir nochmal an auf Patreon. Nicht jetzt dafür, dass wir mehr Geld bekommen. Ein Geld, was mir nicht hilft. Aber nein, weißt du was? Klar, natürlich kann man. Du kannst den Kredit holen. Du kannst den Patreon. Du kannst den der Podcast-UFO-Kredit. Oh, das ist das Armseligste. Das ist wirklich Rock Bottom, habe ich jetzt erreicht. Finanzielles Rock Bottom. Kredit beim Podcast. Wir sind bald auch eine Bank. Wir verleihen so Geld. Wir geben Startups so einen Ruck nach vorn. Ja, auf jeden Fall. Nicht so schlecht. Für auch nicht schlecht. Wollen wir alles auf Rot setzen einmal? Einmal so alles auf Rot. Boah, das fände ich nicht schlecht. Es wäre ein Fingerzeig, ein Mittelfingerzeig in Richtung Community. Auf jeden Fall. Aber es wäre das Teil. Aber das ist spannend, ey. Wir machen ja irgendwann die Folge aus Los Angeles. Ich sag mal Folge 146. Und dann, Las Vegas. Und dann setzen wir alles auf Rot. Casino-Hochburg, Los Angeles. Nee, aber die Community darf abstimmen, ob wir auf Schwarz oder Rot setzen. So gut. Und dann ist es ihre Schuld, oder wenn sie auf verliert. Die Zahl 12. Alles auf Zahl 12. Und wir sind wie so Multimillionäre, aber wir aus Versehen gewinnen. Und die Community so, ey, es war unser Sorry. Finde ich nicht schlecht. Wir machen mal eine Twitter-Umfrage, rot oder schwarz. Ey, die Frage, jetzt glaube ich, ziehen alle ihre Patreon-Spenden zurück, weil sie alle wissen, dass wir einfach das ganze Geld verzocken einfach. Aber ihr wusst, ihr habt doch vorher geahnt, dass das das Ende sein wird. Natürlich. Erstmal verlieren wir das Passwort, dann ist alles weg. Ich sehe so, ab Folge 103 sitzen wir so betrunken beim Podcast und reden so betrunken, halbwissend irgendwie. So, wir meinen irgendwie, ja, wir können jetzt Karten zählen und sowas. Wir sind mitten in so einem Spiel so drin. Es driftet, das komplette Projekt driftet ab. Völlig ruiniert. Ja. Ach, ja. Stefan, aber du schläfst jetzt wirklich hier oder was? Ja, ich schlafe. Weil du hast deinen Schlafsack dabei. Ich habe meinen Schlafsack mit und meine Luftmatratze. Und ich, hier ist eine Couch in diesem Raum. Und die ist halb so groß wie du, da musst du dich einrollen, wie so eine Katze. Ist sehr klein, ja, in Regionalstellung, klein und sehr hart. Na, ich wohne jetzt hier, alternativ auf dem Hof, wenn es abends nicht regnet oder so und nicht zu kalt wird, kann man auch rausgehen. Ja. Nein, mir geht's gut. Also eigentlich geht's mir ganz gut. Ich muss nur finanziell ein bisschen mal Vorkehrungen treffen. Wie läuft das Training? So, ich habe gestern, habe ich meinen Personal Trainer, danke nochmal an Cedric, der mich gestern durch das Fitnessstudio geführt hat. Und heute, ich hatte mein erstes Personal Training und es war wirklich toll. Also ganz toll, viele Sachen. Also der hat mich erstmal gefragt, was ich so will. Dann hat er mich an die Ende gesagt, ja. Was willst du denn? Ich habe gesagt, vor allem gut aussehen. Nackt sehr gut aussehen, bei meinem Zitat. Und dann hat er mich gesagt, dann haben wir ein bisschen hast du geredet. Gesagt? Nein, ich habe gesagt, ja, so ein bisschen in Form kommen. Ja, wie meinen Sie in Form kommen? Ja, so in Shape kommen. Dann habe ich mich in verschiedenen Sprachen durch meine Synonym. In Forma. Bitte. Und dann war viel Gelächter, viel Fragezeichen in seinem Gesicht. Und dann, mein Fettanteil im Körper sind 16%. Und das meinte er, wäre ziemlich gut. Ich dachte, das wäre wesentlich mehr. 16% ist wirklich nicht schlecht. Mein körperliches Alter ist 17. Und dann dachte What? Ich mir, ist das auch nicht so gut? Und dann dachte ich mir, das ist jetzt sehr jung. Das ist schon präpubertär fast jung. Was soll das bedeuten, dein körperliches Alter? Mein Körper was ist denn dein Alter als körperlich? Ja, genau. Ich dachte auch, das ist doch eine Lüge. Ich lüge mich doch jetzt gerade selbst, weil ich bin offensichtlich 22. Aber mein körperliches Alter wäre 70, ich wäre noch sehr fit. Also für 22-Jährigen. Ich bin, sagen wir mal, wenn ein 80-Jähriger sich fühlt wie ein 50-Jähriger, ist es so, wie ein 22-Jähriger sich fühlt wie ein 17-Jähriger. Ich bin einfach noch topfit, weißt du? Ich habe noch keine Probleme in den Gelenken. Mir geht es einfach wie so ein frisch gebackener 17-Jähriger. Aber ist auch eine dumme Frage. Oder was wollen Sie denn, wenn man zum Fitnessstudio geht? Ja, ja. Was denkst du denn? Nee, manche wollen ich will ja zum gesund. Mond fliegen können. Manche wollen, so, ja. Oh. Verdammtes Arschloch, willst du sagen. Nee, es ist tatsächlich so, dass manche einfach auch dann gesund sein wollen und so. Nee, ich will einfach gut aussehen. So, das ist natürlich primär das. Da haben wir ein bisschen Ernährungstipps gegeben. Jule massiv von abgeraten. Ja. Ja. Und dann hat er mich angefangen, dann zu den ersten Geräten zu führen. Und dann, das erste Gerät war das, wovor ich am meisten Angst habe. Es war nämlich Bankdrücken, wo man sich dann hinlegen muss. Und dann hat man diese typischen Muskelsachen, diese große Stange mit den Gewichten dran und muss die hochnehmen. Und dann haben wir erstmal die Stange so ohne Gewicht genommen, damit er mir die Bewegung zeigt. Und dann sollte ich mich hinlegen, hab dann die Stange genommen, ohne Gewichte, es ging gut und so. Und dann sind wir gegangen. Und dann hat er immer so aufgeschrieben, was für eine Übung ich nehmen soll, mit welchem Gewicht. Und er hat das Gewicht nicht eingetragen. Und dann habe ich gesagt, was soll ich denn da drauf machen? Was stemme ich denn so? Sagt man ja auch mal. Bankdrücken ist es immer, wenn man zu seinen Fitnesskumpels geht, dann fragen die immer, was stemmst du so? Yo, ich muss nur die Stange hochdrücken. Das kam dann raus. Ich soll keine Gewichte nehmen erstmal. Die Stange reicht völlig aus. Wie viele Wiederholungen? Eine. 12? 3x12. 3x1. Es ist technisch nicht möglich, weniger Workouts zu machen. Nee, genau. Ich soll 3x12 ohne Gewicht nehmen. Und das hat sich dann so ein bisschen durch die ganzen Geräte gezogen, dass ich am besten einfach zu Hause bleiben sollte wahrscheinlich. Also, aber tatsächlich meinte er, ich habe sehr viel Muskelmasse, die nicht aktiviert ist. Was soll das denn heißen? Ich hab 80% von dem, was er gesagt hat, nicht verstanden. Ich habe es nicht verstanden. Aber augenscheinlich habe ich noch von meinen Tennisjahren, wo ich in der Weltrangliste locker mal auf Platz 1.713 war, da habe ich jetzt wohl noch ein paar Restmuskeln, die eingeschlafen sind, die so in Ruhezustand gefahren sind, so Mondzustand. Und die kann ich jetzt wieder aktivieren, indem ich einfach ein bisschen was trainiere. Was ganz gut ist. Ich habe nicht so viel Körperfett. Ich verstehe es auch gar nicht. Weil ich meine, entweder du hast Muskeln oder nicht. Ich meine, die Du kannst ja nicht, wenn du deinen Bizeps anspannst, sag doch nicht, ist die Hälfte des Bizeps, nur ich mache da jetzt nicht mit bei. Naja, ich will dem Fitnesstrainer jetzt nicht widersprechen. Nee, ich auch nicht, aber ich verstehe noch nicht, was es bedeutet. Ich auch nicht. Augenscheinlich gibt es Muskel, die, wenn sie nicht mehr, die sich nicht automatisch zurückbilden sofort, sondern die einfach da bleiben, aber die einschlafen. Ja, die werden dann erst so auf Standby und dann genau, langsam augenscheinlich ja. Ich finde es auch ganz strange, aber es klang alles relativ cool. Ich dachte auch, ich werde wesentlich mehr Körperfett und so, aber ja, alles cool, jetzt trainiere ich einfach. Jetzt bin ich einer von denen, die trainieren. Ja, aber machst du es, willst du durchziehen? Ja, ich durch. Zweimal die Woche gehe ich jetzt dahin und mach das. Auf jeden Fall so, die nächsten Wochen habe ich auf jeden Fall, ich habe gerade Motivation für die nächsten 5 Wochen, glaube ich. Oh, 5 Wochen ist aber viel. Und dann mal gucken, was dann passiert, aber ist schon ganz cool. Ja, ich bin gespannt. Ist auch ein gutes Fitnessstudio. Da sind halt die, also Assis, die ein bisschen mehr, die nicht nur eine Beleidigung können. Also die können dich auch eloquent beleidigen, wenn du das, deren Gerät gerade einnimmst. Ja, das ist schon ganz cool. Ich bin gespannt. Ich berichte davon. Cool. Was machst du jetzt? Wir müssen nochmal fit kann auch lustig jetzt machen. Langsam. Ja, auf jeden Fall. Klar, wir wollen ja Badminton spielen gehen. Ja, ja, können wir machen. Ich bin mal gespannt, ey. Ich habe einen Badmintonschläger jetzt nicht. Ich meine, deine Muskeln sind komplett eingeschlafen. Ich habe keine Muskeln. Von daher ist es einfach, glaube ich, ein faires Duell. Not gegen Elend, wortwörtlich. Der schlafende Riese gegen den Zwerg. Also, wer gewinnt? Das ist schwierig. Aber vielleicht hast du, ich meine, du hast ja erzählt auch aus deinen Kindergartenjahren, dass du einfach ein bisschen müde bist. Vielleicht hast du einfach müde Muskeln. Vielleicht sind die einfach. Das kann wirklich gut sein. Oh, ich leg mich hin. Und Muskeln, Doppelpunkt, ZZZ. Also diesen Wert hatten wir noch nie. Ach, wirklich? Ach, ich drehe mich nochmal um. Ich bin echt sehr müde. Aber ist das normal? Bist du auch müde? Du schläfst auch viel, oder? Nee, ich schlaf nicht so viel. Warum? Also, ich verstehe, Leute. Ich muss ganz viel schlafen. So 10 Stunden, 11 Stunden brauche ich Schlaf, sonst komme ich nicht zu gebrauchen. Ja, bei mir ist es so, ich kann erstens nicht so wahnsinnig gut schlafen und zweitens will ich halt immer zu lange wach bleiben. Also muss raus nachts auch oft, ne? Na, das manchmal. Aber ich rechne halt immer so, wann muss ich aufstehen? Um 8.30 Uhr. Und dann weiß ich, okay, dann gehe ich um 0.30 Uhr ins Bett, weil ich 8 Stunden dann schlafe. Und dann ist 0.30 Uhr, dann denke ich mir, ah ja, komm, jetzt ziehe ich mir noch ein Dota, spiele ich noch ein Spiel Dota, dann ist 1.30 Uhr. Und dann so, ja gut, jetzt noch 2 YouTube-Videos, und dann ist es 2 Uhr. Dann, okay, ich lese noch im Bett, dann ist es 2.30 Uhr. Und dann letztendlich schlafe ich, habe ich dann noch 6 Stunden, von denen ich dann vielleicht 5 Stunden tatsächlich schlafe. So, und dann, so ist es eigentlich immer, dass ich mir viel vornehme, aber dann schrumpft es immer mehr. Schlafen ist so strange, oder? Ja. Ich finde das ganz komisch. Das sind diese Dinge, die man machen muss einfach, die so anfallen. Und die kann man auch nicht verhindern. Was macht man denn genau? Man verarbeitet Dinge? Was verarbeitest du denn in deinen Träumen? Ja, du, das ist eine weitreichende Frage, aber ich habe auch mal so eine Schlafdoku gesehen, wo es hieß, dass ich wissen, das habe ich schon ein paar Mal gesagt, aber ich habe es noch nicht verstanden, dass Wissenschaftler nicht genau wissen, warum man schläft. Und die einzige Begründung war, weil man müde ist. Also weil der Körper, eine gewisse Müdigkeit erzeugt. Aber was genau der Körper damit bezwecken will, kann man, also ich meine, jeder versteht, dass Schlaf notwendig ist. Ja, vor allem, und dass man sich schlecht fühlt, wenn man nicht schläft. Aber warum jetzt das genau notwendig ist, weiß man nicht. Ich will in meinem Leben nur eines. Und darauf arbeite ich hin. Scheiß auf Karriere, scheiß auf alles andere. Ich will mich irgendwann, wenn zu auch einschläfern lassen oder einfrieren lassen, um den Moment mitzubekommen, wie wir auf andere Aliens stoßen. Auf Aliens stoßen, auf andere Rassen im Universum. Mhm. Weil, stell dir mal vor, wir treffen auf eine Rasse, die nicht schläft. Ja. Und wie strange das für die sein muss, wenn plötzlich einfach die reden mit uns und plötzlich schlafen wir ein und dann die, wow, was ist jetzt los? Es gibt ja bestimmt. Es gibt Tiere, bestimmt nicht schlafen. Die schlafen. Es gibt auch so Tiere, die nicht altern. Regenwurm? Ja. Also ich meine, so einen ganz kleinen Bereich, so Bakterien werden nicht schlafen. Und was träumt ein Regenwurm? Oh, Erde. Erde. Oh, Regen. Albtraum, Sonnenschein, trocken. Oh, wenn Regen sie immer trocknen, dann ist auch ganz eklig. Mhm. Tut dir das leid dann? Mir tut es nicht so leid, weil die kein Gesicht haben, kein offensichtliches Gesicht. Ich brauche bei Tieren immer so ein offensichtlich. Ich auch, ja. Zumindest ich brauche Augen. Augen und Augenmund. Ja, das stimmt. Ja, oder halt irgendwie sowas Kopfähnliches. So, wenn du weißt, tun dir Pflanzen manchmal leid? Ja. Welche denn? Aber nur so, wo man so. Fleischfresse, die so ein Gesicht. So Gänseblümchen. Gänseblümchen mit so 2 Blättern, die so Arme sein können und dieses Gesicht, wenn das so runterhängt und man denkt, oh, das tut mir schon manchmal ein bisschen leid. Pflanzen manchmal? Doch. Ja. Maiglöckchen. Narzissen. Ich habe früher alle Pflanzen zerstört. Mhm. Ich bin wirklich mit dem Stock durch den Garten gelaufen. Meine Mutter, tolle große Blumenbeete, irgendwie Löwenzahn hier und da. Löwenzahn ist besonders gut, weil die haben ja so weiße Flüssigkeit drin, das ist dann Blut. Und wenn du die halt so kaputt schlägst, dann spritzt da noch so weißes Blut weg. Das fand ich total cool. Und dann läufst du durch die Gegend, schlägst alles kaputt. Und meine Mutter hat teilweise wirklich gesagt, machst du eigentlich einen kompletten Schaden? Du hast alle Blumen fucking kaputt gemacht einfach. Aber ich finde das einfach so toll. Und dann guckt man, dass man es versucht, so zu schlagen, dass man es abtrennt, ohne dass es umknickt. Ja, vor allem ist deine Mutter ja Grünpolitikerin, oder? Ja. Ja. Wie lustig das ist, wenn das irgendwie mal so ein Stadtfotograf mitbekommen hätte und dann wäre es zum handfesten Skandal in Ebersbach. Vielleicht war das meine Form von Rebellion, dass ich einfach alle Pflanzen zerstört habe. So aus ja, vielleicht. Ja. So, Sie wollen Bürgermeisterin werden? Wir haben folgende Fotos von Ihrem Sohn, der alle Pflanzen zerstört. Wie rechtfertigen Sie sich als grüne Politikerin? Ja. Ja. Du hast ihn noch mal in den Ruin getrieben. Vorher. Aber so ein ganzes Feld Löwenzahn und dann einmal mal durch so durchwemsen. Ich finde vor allem Pusteblume ist so eine gute Idee, weil also Pflanzen haben ja ein Ziel, sie wollen sich fortpflanzen irgendwie. Das ist das eigentliche Ziel. Ja, aber warum Ziel. Dann fucking Schale? Darauf warum gibt es dann Schale? Wie? Also warum hat dann ein Granatapfel so eine Schale? Ich glaube damit... Ist nicht die Idee, dass die Tiere das fressen halt? So eine Kirsche verstehe ich, Kirsche check ich. Kirsche hängt am Baum, Rabe frisst die Kirsche und trägt dann den Kern irgendwo anders hin und dann wächst der neue Kirschbaum. Ja. Easy. Läuft. Ich glaube, Schale. Warum haben so Nüsse bestimmte Tiere das essen? Und so Granatapfel, warum hat das so eine dumme Schale? Dass es bestimmte Tiere essen? Das ist nicht, wenn es runterfällt, sofort verrottet? Ja, vielleicht ist eine Kirsche auch eine Beere. Ach, ich habe überhaupt, ist mir auch egal. Oh mein Gott. Ja, aber ich finde, Pustenblumen sind so clever, weil du hast dieses, das ist so ein modernes Marketing einfach. Dieses, wir sind jetzt pustbar, so, wir sind jetzt so ein Spielzeug. Scheren, du kannst sie scheren. Einfach. Man kann sie scheren. Und dann hast du einfach. Allein dieses, man will sie auch wegpusten. Und wenn man es nicht wegpustet, dann hast du immer noch Wind, der es wegpustet. Und dann verteilt sich das. Und dann sind diese kleinen süßen Fallschirme hier mit diesem Samen unten dran. Finde ich klasse. Super. Ja. Das ist modernes Marketing. Eine gute Idee. Ja, was ist denn unsere, wie kriegen wir denn unser Podcast heraus? Was ist unsere Pusteblume? Unsere Marketing-Pusteblume. Das ist schwierig. Das Internet vielleicht? Ah, Pollen sind so scheiße. Pollen sind richtig scheiße. Hast du Probleme mit? Hast du Allergien? Ganz merkwürdig. Ich bin ja, ich glaube, war ja Allergie gegen irgendwas. Ich habe diesen Allergietest gemacht, wo irgendwie so ein Arzt dann so ein Schachbrettmuster mit so einem Kugelschreiber auf deinen Arm malt. Und dann irgendwie so Punkte. Und dann hast du irgendwie so diagonal oder so. Oder da steht dann irgendwie so Bingo. Oder du musst dann irgendwie so Schiffe versenken oder sowas. Und da hatte ich dann irgendwie so irgendwie Buche, glaube ich, und Hausstaub. Aber ich weiß nicht genau, was Buchen sind. Deswegen habe ich eigentlich vor jedem Baum Angst. Ja, mein Arm war komplett rot danach, dass die gesagt haben, ach, bleib drin in der Wohnung einfach. Oder du bist allergisch gegen Kugelschreiber. Und er war so stolz auf den Gag jetzt. Du warst so stolz auf den Gag. Hey, Gag gemacht. Da gibt es ja diese tolle Filmprämisse eines Charakters im Brothers Bloom, wie ein Mädchen einen Allergietest gemacht hat und der Rücken komplett rot war und sie dann einfach ihr Leben lang gezwungen war, im Haus zu bleiben und deshalb verschiedene Hobbys sich angeeignet hat, in allen Hobbys gut ist, in so seltsamen Hobbys wie Jonglieren oder so, plötzlich einfach mehr gut ist, weil sie so viel Zeit alleine gebracht hat, so seltsame Dinge halt, so ganz viele Talente einfach perfekt beherrscht. Mhm. Das finde ich cool. Schreibt mal so einen Film. Ja, was ist dann das Ende? Nein, das ist nur ein Charakter von einem vielschichtigen Film, einem vielschichtigen... Achso, aber ich dachte, die Pointe ist, dass sie eigentlich allergisch war gegen den Allergietest. Sie war im Endeffekt nicht allergisch, das war die Pointe. Ja, aber der Arzt war halt einfach... Nee, genau, weil sie sich vertan haben. Wow, das ist ein richtig cooler Film, ey, wo die in den letzten 5 Minuten so, sorry, wir haben uns vertan. Credits. Das ist kein guter Film. Das war... Kein Film sollte mit dem Wort geträumt. Wir haben uns vertan. Wir haben uns vertan. Wir wollten gar nicht diesen Safe ausrauben. Eigentlich den. Vergess es. Warum haben die Aliens diesen Virus gestreut? Ja, wir haben uns leider vertan. Shit, sorry. Ich finde es ja immer noch dieses abrupte Abbrechen, finde ich ja so saulustig. Ich muss da immer wieder dran denken, so auch von diesem Weihnachtssong, den wir gehört haben. Lots of flowers aus. M-Credits. Und ich stelle mir auch immer so vor, wie in so einem Kinofilm, so der letzte Satz. Und wir haben uns vertan. Zack, Licht an, alle Menschen stehen gleichzeitig auf und gehen raus. Einfach so wirklich kein Credits, kein irgendwie am Ende nochmal rum, sondern wirklich sofort so. Zack, alle stehen auf und sind raus. Ich das ist so lustig. So ein langsamer Film, der aber so, der letzte Satz wird nicht ausgesprochen. Letzter Satz, der unterbricht es einfach, so als wäre die Zeit vorbei, nach genau 90 Minuten. Ja. So, der letzte Satz wird gerade gesagt, revealed und der Mörder war. Aber das finde ich mal einen coolen Prank. Ich meine, das ist jetzt so ein bisschen aus der Mode gekommen, so diese. Wie sagt man, diese Happenings, wo alle so gleichzeitig Flashmobs. So, und das fände ich einen coolen Flashmobs in so einem Kino, wo nur einer nicht eingeweiht ist. Und wenn der Film zu Ende ist, wirklich instant Licht alle an, auf. Alle stehen auf, Jacke an und sind sofort raus. Und der eine so, what the fuck? Was ist hier los? Das fände ich richtig lustig. Dafür würde ich das gesamte Patreon-Geld ausgeben. Ich liebe das, aus dem Kino rauszugehen und Leuten zuzuhören, was sie dann sagen. Ja, dumm. Ja, aber ich finde das so beruhigend, dieses... Ja, wie ich bin klüger als du. Wie fandst du es? Ja, fand ich ganz gut. Das hab ich nicht verstanden, diese eine Stelle. Ja, wie fandst du es? Ja, ganz gut. Immer gut. Eigentlich nie, selten schlecht. Ja, nee, selten schlecht, aber dann gibt es einfach noch so diese pretentious Vollidioten, die dann halt immer sofort in so... Akt 3. Die dann entweder sowas, halt so Strukturanalyse oder dann halt so direkt so deuten, so, ja, für mich war das Floß eine Metapher für das und das und so, was ja an sich nicht schlecht ist, aber irgendwie in diesem... Das ist nicht das, was du wissen willst, wenn du das Kino verlässt und deine Jacke anziehst und sagst so, und wie fandest du denn? Da willst du nicht hören, irgendwie so, ja, weiß nicht, fand es jetzt irgendwie jetzt gerade im feministischen Aspekt interessant, dass irgendwie gerade der weibliche Aspekt dann so aufgeblieben und bla bla bla. Ist nicht... Ich habe mit American Gods angefangen, eine Serie jetzt neu auf Amazon. Ich bin gespannt, aber ich weiß nicht, ob ich mir die angucken soll irgendwie. Ey, es ist vor allem, also... Also das Tolle, was ich da an der Serie mag, ist, dass ich keine Ahnung habe, worum es geht, nicht mal einen Ansatz checke, was los ist. Ja, ich auch nicht. Und ich mich einfach reinwerfe. Ich bin Folge 3 und weiß, habe auch noch ähnlich viele Fragen. Mhm. Aber tatsächlich... habe ich mich dann gefragt, das ist teilweise mit den brutalsten Szenen, die ich jemals in einem Film gesehen habe, aber halt so übertrieben brutal, so Tarantino brutal, mit spritzendem Blut und Litern Blut, die durch die Luft spritzen und so. Und dann denke ich mir, kann man noch viel brutaler werden? Oder hat man, weil das ist ja auch einfach so, das ist eine Mainstream-Serie, es ist gerade nicht irgendwie als Splatter oder so gekennzeichnet. Und kann man noch brutaler werden? Und hat man da jetzt die Grenze erreicht? Ich finde es spannend, bei manchen Themen einfach über die Grenze nachzudenken. Ich glaube, bei Fernsehern, so bei der Schärfe, wie scharf Fernseher sein können, hat man irgendwann die Grenze erreicht. Ich glaube, irgendwann ist es fürs Auge schlicht nicht mehr wahrnehmbar, ob es schärfer ist oder nicht. Mhm. Und ich glaube, bei dieser Serie ist es auch ungefähr einfach so der Brutalheitsgrad maximal erreicht. Ich kann mir nichts vorstellen, was brutaler ist als das. Das ist ja die Frage, wie du Brutalität definierst, ob es reine Körperlichkeit ist. Glaube ich, dann ist es irgendwann ausgereizt. Dann hast du halt irgendwann mal ein Auge zerschlitzt und irgendwie ein Gehirn explodiert. Ja, exakt. Aber das ist halt dann irgendwie so absurd. Aber tatsächlich hier irgendwie so Serbian-Movie oder irgendwie solche Martyrs, wo das dann auch so psychologisch krass und total bedrückend und dann Folterszenen und lang und so. Das und dann halt so dieser psychologische Aspekt, wo dann auch eine Brutalität herrscht. Yeah, aber so es allein vom körperlichen... Nee, aber genau, was meine ich? Rein körperlich. Ich glaube, es ist einfach erzählt. Das ist einfach mit alles gezeigt. Da kannst du auch keine Tabus mehr brechen, so. Naja, aber vor allem, das ist ja eigentlich gar nicht abschreckend, weil es ist ja dann irgendwo rein anatomisch irgendwie so, weil jeder weiß ja, wie ein Körper aussieht. Und wenn du einen Arm abschlägst, ich meine, furchtbar wird es ja eigentlich erst durch die, dadurch, dass du dich hineinversetzt, dass du jetzt denkst, ah, was würde, wenn es mir passiert und du irgendwie eine Verbindung aufbaust und du irgendwie denkst, okay, das muss ja schrecklich sein. Ja. Das hast du ja eigentlich gar nicht. Also so, der Körper an sich ist ja neutral. Du musst den ja erst füllen mit Bedeutung und dann wird es erst schlimm, wenn du irgendwie zu der Figur was aufgebaut hast oder irgendwie damit dich reinfühlen kannst. Aber an sich der Körper, ich meine, du kannst ja auch, ist ein Bio-Unterricht brutal, wenn du so einen Frosch aufschneidest? Ja, schon. Schon schlimm. Habe ich auch viel reininterpretiert in den Frosch. Wo war der Frosch heute Morgen? Ja. Hat der Frosch heute Morgen so in der Familie gesagt, tschüss, ich bin jetzt auf dem Weg zum Weiher und dann kam er nie wieder. Was war der brutalste Film, den du je gesehen hast, wo du wirklich so richtig einen flauen Magen hattest? Ah, schwierig. Ah, das ist, ich habe diese Netflix-Serie geguckt, 13 Reasons Why. Mhm. Die hatte am Ende, bringt sich halt das Mädchen um. Und das weiß man, nein, das weiß man die ganze Zeit. Und das ist schon einfach sehr explizit dargestellt. Also wirklich massiv explizit dafür, dass es die ganze Zeit so eine Highschool-Serie ist. Also in dem Kontext des Genres und der ganzen Serie ist das die brutalste Szene, die ich je gesehen habe. Mhm. Aber sonst weiß ich nicht. Sonst schockt mich aber auch nicht so viel. Also brutale Szenen, körperlich brutale Szenen. Ja. Also ich glaube, brutal wird es halt dann, wenn es dann auch irgendwie in Realismus geht. Ne? Also ich glaube, den schlimmsten Film, den ich in der Hinsicht gesehen habe, ist ein Doku-Film, The Act of Killing heißt der, wo aber es ist halt basiert auf wahren Gegebenheiten und wo auch gar nicht viel gezeigt wird, sondern nur die Leute, die diese Tötungen gemacht haben, erzählen, wie das war und wie sie es erlebt haben. Und das ist grauenvoll. Aber das ist auch nicht explizit. Aber das ist eigentlich noch schlimmer, weil du nicht die Möglichkeit hast, dich durch dieses Spektakel irgendwie unterhalten zu lassen, sondern du hast allein das Kopfkino und du kannst dir einfach nur den ganzen Grauen vorstellen und auch wenn die das so neutral erzählen, wohingegen du ja noch so Spektakel hast, wenn du siehst, wie da irgendwie Leute den Kopf abgehackt bekommen, dann ist ja, oh krass und ekel und oh, traue ich mich da hinzugucken. Du hast dann viele Mechanismen, die das irgendwie vermitteln und nicht so unmittelbar sind. Das stimmt. Aber das stimmt. Das ist ein krasser Film. Ja, jetzt haben wir die. Du wolltest vor 20 Minuten. Du wolltest vor 20 Minuten die Stimmung runterziehen. Jetzt hast du es geschafft. Yay! Yeah. Yes. Wo gehst du denn auch hin? Du hast eine Isomatte dabei. Also wirklich eine Ausstattung, mit der ich Stefan Titzel noch nie gesehen habe irgendwie. Ich gehe am Campen. Schön. Heute Abend campen. Nein, das ist nicht mein Isomatte da. Das ist auch nicht mein Schlafsack. Aber wie cool wäre das? Heute Abend schön campen. Wir beide schön an Weiher. Wie soll das? Was meinst du mit campen? Meinst du denn? Einfach ein Zelt aufschlagen. Für eine Nacht. Ja, schön Zelt aufschlagen. Einfach mitten in der Stadt auch irgendwie, so ein Park. Zelt aufschlagen, schön. Darfst du nicht. Grill aufstellen, schön die Brutzler auf den Grill schmeißen. Für dich so ein veganes Blatt. Schönes Blatt, Buchenblatt auf die drauflegen. Und dann schönen Abend lesen wir uns Geschichten vor. Gruselgeschichten. Mhm. Mit der Taschenlampe ins Gesicht. Mhm. Was ich massiv ungruselig finde. Ja. Ist nicht Dunkelheit, naja. Ist es der Sinn, dass man die, das habe ich nicht verstanden, ist der Sinn, dass man die Schatten wirft in seinem Gesicht und dass es eine Grimasse gibt oder so? Ich glaube, deine Augen sind dann schwarz, oder? Ja, weil die ja durch die Wangenknochen abgeschirmt werden. Und ich glaube, die leere schwarze Augen sind gruselig. Mhm. Also ich weiß nicht genau, ich müsste jetzt ein Bild davon sehen, wie es aussieht. Kann sein. Aber hat mich jetzt auch nie umgehauen, ehrlich gesagt. Ich habe früher gern diese Gänsehaut gelesen. Ich finde das super geil. Nee. Diese kleinen Bücher, diese Groschenromane von R.L. Stein, mega geil. Nie gelesen. Ich finde das so großartig. Ich glaube, ich bin auch ein riesen Horrorfilm-Fan. Du ja gar nicht, ne? Nee. Ich liebe das. Ich finde das ganz toll. Ich glaube, ich würde gerne mal sowas. Deswegen würde ich auch echt mal gerne irgendwie nach Amerika und einfach in so einen schönen so einen Roadtrip machen und dann einfach übers Land fahren. Ich finde, das ist, glaube ich, da sind die Chancen auch echt groß. Dass du einfach straight umgebracht wirst. Straight umgebracht wirst, ja. Ja. Ich glaube auch. Gibt's gute deutsche Horrorkultur aus Deutschland? Weil ich habe das Gefühl, Deutschland ist so dicht besiedelt, dass du immer das Gefühl hast, ja, du bist relativ sicher. Aber durch dieses amerikanische, dieses weite Feld und auch so dieses Texas Chainsaw Massacre, wo du rennst schreiend durch den Wald und du denkst, okay, mich hört niemand. In Deutschland, du denkst dir immer so, ich könnte jetzt hier schreiend rumlaufen und irgendwie Leute hören mich und es passiert was. Aber in Amerika einfach, glaube ich, durch diese Einsamkeit und du weißt, wenn du in so einem fucking Landhaus irgendwo gefangen bist, dann hast du verloren. So, da hilft dir niemand. Da kommt nicht mal jemand irgendwann eine Streife vorbei oder so. Oder irgendwie Leute. Du hast einfach verloren. Ich glaube, es ist einfach eine andere Form. Ich glaube, durch diese Leere, durch dieses Vakuum. So Sylt, so Rügen. Ja, sowas ist. Das kann sein, ja. So das Wattenmeer. Ja, das ist das Gruseligste in Deutschland. Schlimmer wird's nicht. Ah, Wattwurm. Aber stimmt, was sind denn deutsche Horror-Settings eigentlich? Also Schwarzwald, Harz, Taunus. Also es gibt auch keine Western aus Deutschland so. Ich meine, welche Filme kommen denn? Welche Filmgenres? Schwules Manitou auf jeden Fall. Ja, gut. Aber welche Genres kommen denn aus Deutschland eigentlich? Boah, das ist jetzt nicht so einfach. Ich glaube eher so, ja. Also eine Fritz Lang ist auch eher amerikanisch, ne? Ich habe keine Ahnung. Ey, dieses Nazi-Gedöns hat echt alles kaputt gemacht, weil einfach alle, die cool waren, weg sind. Also ein Genre aus Deutschland? Tendenziell eher so. Welches Genre ist Deutschland bekannt? Ja, eher so, also Arthouse. Und Porno. Was? Arthouse? Welcher Arthouse-Film kommt aus Deutschland? Ja, das ist ja das Ding an Arthouse-Filmen, die kennt man dann halt nicht. gutes Argument. Das stimmt so. Ah, ich liebe den dänischen Arthouse-Film. Echt? Ja, gut. Ja, aber deswegen sind sie ja. Deswegen. Ah, die rumänische Indie-Musik. Kenne ich gar nicht. Ja, deswegen ist ja Indie, du scheiß Arschloch. Verstehe. Da kann man nicht rausreden. Das verstehe ich. Ich weiß es nicht. Ach ja. Naja. Aber was nehmen wir uns jetzt noch vor? Ich meine, wir haben jetzt 101 Folgen. Ja, ist jetzt so ein bisschen Midlife-Crisis. Palindrom-Folge. Oh, Palindrom. Nee, nicht unsere erste Palindrom-Folge. Die 11 waren schon eine Palindrom-Folge. Ja, jede Doppelzahl. Ja, das stimmt. Aber 101 ist schon die coolste. Die erste dreistellige Palindrom-Folge. Geil. Ja, wir kriegen das hin. Ich wünsche euch viel Spaß bei eurem Leben. Ich glaube, geht mal raus. Ey, Sommer. Der Sommer ist da. Genießt es. Werft euch irgendwie mal die Badehose an und geht mal raus. Einen schönen Tequila in der Hand. Mein Tipp? Neue Frisur. Für den Sommer eine neue Frisur ausprobieren. Ja? Einfach mal ein bisschen kürzer oder ein bisschen länger. Einfach was Neues. Einfach mal Hochsteckfrisur vielleicht. Mein Tipp, kalt duschen. Hilft sehr gut gegen die Hitze. Mein Tipp, Allergietabletten. Wenn ihr Allergie habt, nehmt Reactin Duo. Das ist die beste Allergietablette. Die ist schön hochdosiert. Nimmst du eine, hast du erstmal 3 Tage keine Probleme mehr. Mein Tipp, abwarten. Der Sommer ist irgendwann vorbei. Mein Tipp, Regenschirm. Plötzliche Sommerregenschauer können dich immer überraschen. Nimm einen Regenschirm dabei mit, dann kann das nicht passieren. Mein Tipp, auf keinen Fall diese Sprühsonnencreme benutzen. Was? Warum nicht? Weil die scheiße ist, weil die nicht funktioniert. Mein Tipp, Sprühsonnencreme. Ich dachte, wir sind gerade in Hey, in der Rubrik Mein Tipp gibt es keine Widerrede. Du kannst ja einfach sagen. Ich habe keine Widerrede geleistet. In der Brigitte Top 10 Sommertipps kannst du nicht bei 7 haben. So jemand, der dann so reinschreibt. So, warum das denn? So, halt die Fresse, ich bin gerade in meinen Top 10 Tipps. Pluralistisches Blatt, die haben auch andere Meinungen. Das war die Rubrik Mein Tipp. Und das war die Folge Podcast UFO 101. Wir schaffen es eine neue Jahrhundert. Das ist jetzt das zweite Jahrhundert, oder? Ja. Was weiß auch niemand so genau. Ja, ich finde, wir haben das letzte Jahrhundert. Ich bin stolz auf das letzte Zehntel des letzten Jahrhunderts. Ja. Und das zwischendurch war auch mal ein gutes Zehntel. Und das vierte Zehntel, glaube ich, war auch gut. Und jetzt, glaube ich, müssen wir einfach dranbleiben im Ball. Ja. Und erstmal wieder ein bisschen chillen. So, dann wird es wieder richtig gut. Wellenförmig. Ja. Ja, und natürlich auch, das wollte ich auch noch mal ganz kurz sagen. Da muss ich jetzt aber mal ganz kurz checken. Ich habe auch noch was, eine Sache noch auf dem Zettel. Ganz kurz, während du das checkst, ist mir ein bisschen unangenehm, das jetzt so zu sagen. Aber ich hoffe, ihr versteht mein Dilemma. Also, man erstellt sich irgendwann aus Gründen eine Facebook-Like-Seite. Irgendwann, das kennst du bestimmt auch, das ist das Problem, dass irgendwann verlinken dich Leute und es ist blöd, diese Leute nicht mitzunehmen, wenn die das mögen, was du machst. Deswegen erstellst du irgendwann eine Facebook-Like-Seite, damit du Leute abfangen kannst und so. Das Ding ist, ich habe nicht diesen Bekanntheitsgrad, dass ich das wirklich wahnsinnig rechtfertigt, dass ich da Werbung für mache und so. Und ich will auch eigentlich lieber, dass sie bei Twitter sind, weil da mache ich am meisten und bei Facebook mache ich eigentlich gar nichts. Ich kann das auch nicht so viele Seiten gleichzeitig befüllen und so. Ja. Und deswegen ist es mir unangenehm, dafür Werbung zu machen. Ist mir aber auch unangenehm, so wenige Likes zu haben. Weil wenn Leute mich googeln, dann denken die, der ist nur so bekannt. Der hat nur 12 Likes. Also, liked meine Like-Seite bei Facebook. Auch obwohl da niemals Content kommt. Richtig. Und ihr nichts davon habt, das zu liken. Aber ich finde, das gehört dazu, das offen zuzugeben. Da wird niemals was passieren. Niemals. Ihr werdet nichts darauf finden. Einfach nur für Stefan Tietzes Ego. Genau. Es ist allein dafür, dass Leute, die mich finden, denken, ich bin bekannter als 12 Likes. Ja. Dankeschön. Und an der Stelle möchte ich noch alle 9 Hörer der 13. Ordnung begrüßen. Wir wurden groß auf Spotify gefeatured mit Folge 100 und Jan Böhmermann. Haben wir es tatsächlich geschafft, neue Hörergruppen zu erschließen und alle, die seit dem Spotify-Promo und dem großen Hype um die 100. Folge dazugekommen sind, sind offiziell Hörer der 13. Ordnung. 12 war seit Etienne Gardets Anpreisung im Almost Daily. 11? Folge 52. 11 seit Lacast Launch, wahrscheinlich niemand einfach. Aber auf jeden Fall alle, die seit. Ja, ich bin Psychoanalyse-Fans. Ich glaube, die alle rübergeschwappt sind. Ich glaube, die 11. Ordnung ist sehr exklusiv, genauso wie die 3. Ordnung, die nur Nils Ruf ist. Aber ansonsten seid ihr alle. Wenn das die erste oder zweite Folge ist, die jemals vom Podcast Ruf gehört hat, dann seid ihr offiziell Hörer 13. Klasse. Okay, was gut ist. Ja, absolut. Herzlich willkommen. Wir heißen euch mit offenen Herzen willkommen. Das war's Podcast UFO. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Wenn und es wieder heißt, hallo zum Podcast UFO. Das war Florentin Will und Stefan Diese. Wir heben ab. Das war ein bisschen laut. Noch ein bisschen leiser.